1. Jahweh sprach zu Mose und gab ihm folgende Anweisungen. 2. Sprich zu den Israeliten und gebiet ihnen, wenn ein Person unbeabsichtigt gegen eins der Gebote Jahwehs verstößt und somit etwas verbotenst hat. 3. Wenn der gesalbte Priester sundeit und der Dirt should über das Volk bringt, soll für sein Verge hen einen fellerlosen Jungen Steirel Sundopfer für Jahweh darbringen. 4. Soll den Steier zum Eingang des Offenbarungszeltes vor Jahweh bringen, sein Hand auf den Kopf des Steiers legen und ihn anschließend vor Jahweh schlachten. 5. Danach soll der gesalbte Priester einen Teil des Bluts des Steiers nehmen und es in das Offenbarungszelt bringen. 6. Der Priester soll seinen Finger in das Blut torchen und siebenmal etwas davon vor Jahweh, vor dem Vorhang des Heiligtums, sprengen. 7. Anschließend soll der Priester etwas von dem Blut und die Horne des Altars für das Wohlriechend Raucherwerk streichen, der vor Jahweh im Offenbarungszelt steht. Das restliche Blut des Steiers soll er Jedokum Brandopfer Alter, der sich vor dem Eingang des Offenbarungszeltes befindet, auf den Boden Jessen. 8. Danach soll er das gesamte Fett des Sundopfersteers entfernen, einschließlich des Fetts, das die Eingeweid bedeckt, und als Fetten den Eingeweiden selbst. 9. Dazu gehören die beiden Nieren mit dem Fett darin, das Fetten den Lendenmuskeln sowie das Lebenetz, die sie soll zusammen mit den Nieren entfernen. 10. Die soll er so entfernen, wie es auch vom Heilsopfersteer abgenommen wird. Der Priester soll es dann auf dem Brandopferalter verbrennen. 11. Das Fell des Steiers, sein gesamtes Fleisch, einschließlich Kopf, Bein, Eingeweide und Mist. 12. Soll man den gesamten Steier außerhalb des Lagers an einen reinen Ort bringen, wo die Osche hinschattet wird, und in dort auf Holzscheiten verbrennen. 13. Wenn die gesamte Gemeinde Israel unbeabsichtigt sundeit, wann das Volk sich dessen bewusst ist, und sie der Dirch eins der Gebote Jahwehs übertreten und somit schuldig werden. 14. So soll das Volk, sobald das Verge hen bekannt wird, für ihr should einen Jungen Steirel Sundopfer darbringen. Sie sollen in zum Offenbarungszelt bringen. 15. Die Altersten der Gemeinde sollen vor Jahweh ihr Hand auf den Kopf des Steiers legen, und anschließend soll der Steier vor Jahweh geschlachtet werden. 16. Danach soll der gesalbte Priester einen Teil des Bluts des Steiers in das Offenbarungszelt bringen. 17. Der Priester soll seinen Finger in das Blut torchen und siebenmal etwas davon vor Jahweh, vor dem Vorhang, sprengen. 18. Soll auch etwas von dem Blut und die Horne des Altars streichen, der vor Jahweh im Offenbarungszelt steht. Das restliche Blut soll er Jedokum Brandopfer Alter, der sich vor dem Eingang des Offenbarungszeltes befindet, auf den Boden Jessen. 19. Das gesamte Fett soll er Jedok von ihm entfernen und auf dem Altar verbrennen. 20. Mit diesem Steier soll er genauso befahren, wie er es mit dem Sundopfersteer des Priesters getan hat. Wenn der Priester auf dies Weise sooner für sie erwirkt hat, wird ihnen Verge ben werden. 21. Den Steier soll man Jedok außerhalb des Lagers bringen und verbrennen, wie der Zuvor Owant Steier verbrannt wird. Dies ist das Sundopfer der Gemeinde. 22. Wenn ein Frist unbeabsichtigt sundeit, in dem eins der Gebote Jahwehs, seines Gottes, übertritten der Dirt schuldig wird. 23. Und im sein Verge hen bekannt gemacht wird, soll einen fellerlosen Ziegenbock als Opfergabe darbringen. 24. Soll sein Hand auf den Kopf des Bocks legen und in dem Ort schlachten, wo üblicherweise die Brandopfer vor Jahweh geschlachtet werden, dies ist ein Sundopfer. 25. Danach soll der Priester etwas von dem Blut des Sundopfers mit dem Finger nehmen und in die Horne des Brandopferalters streichen. Das restliche Blut soll er Jedokum Brandopferalter auf den Boden Jessen. 26. Das gesamte Fett soll er Jedok auf dem Altar verbrennen, wie es beim Heilsopfer geschieht. Wenn der Priester auf dies Weise sooner für sein Verge hen erwirkt hat, wird ihm Verge ben werden. 27. Wenn Jedok ein Person aus dem Einfaken Volk unbeabsichtigt sundeit, in dem sie eins der Gebote Jahwehs übertreten der Dirt schuldig wird. 28. Und a Verge hen bekannt gemacht wird, soll sie für ihr should ein fellerloses Ziegenweibchen als Opfergabe darbringen. 29. SIE soll ihr Hand auf den Kopf des Sundapfers legen und es anschließend an dem Ort schlachten, wo üblicherweise die Brandopfer geschlachtet werden. 30. Danach soll der Priester etwas von dem Blut mit dem Finger nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars streichen. Das restliche Blut soll er jedoch am Altar auf den Boden jessen. 31. Das gesamte Fett soll er jedoch entfernen, weil das Fett vom Heilsopfer entfernt wird, und der Priester soll es auf dem Altar als Wohlfolgen Jerich für Jahwe verbrennen. Wenn der Priester auf dies Weise sooner für SIE erwirkt hat, wird er verge ben werden. 32. Falls die Opfergabe, die ein Person als Sundopfer darbringt, ein Schaf ist, muss es ein weibliches, fellerloses Tier sein. 33. Danach soll SIE ihr Hand auf den Kopf des Sundapfers legen und es als Sundopfer und dem Ort schlachten, wo üblicherweise die Brandopfer geschlachtet werden. 34. Anschließend soll der Priester etwas von dem Blut des Sundapfers mit dem Finger nehmen und an die Hörner des Brandopferaltars streichen. Das restliche Blut soll er jedoch am Altar auf den Boden jessen. 35. Das gesamte Fett soll er jedoch entfernen, weil das Fett des Schafs beim Heilsopfer üblicherweise entfernt wird, und der Priester soll es auf dem Altar über den Führopfern Jahwes verbrennen. Wenn der Priester auf dies Weise sooner für das Virgen erwirkt hat, wird er Virgen werden.